Das Rezept Nummer 302 des römischen Feinschmeckers Apicius, eines Zeitgenossen des Kaisers Tiberius, findet auch heute noch Nachahmer. Für seine Eiercreme schlägt man 5 Eier in einem halben Liter Milch glatt und lässt die Masse auf einem irdenen Topf auf kleiner Flamme kochen, bis sie steif wird. Danach wird die Creme mit Pfeffer bestreut und serviert. Hirnwürfel, der Kombination aus gekochtem Hirn, Kräutern und Eiern, war auch die scharfe Fischsoße Liquamen beigemengt, ein Universalgewürz, quasi das Maggi der Antike. Für das Liquamen wurden die Eingeweide von Fischen in große Wannen gelegt und gesalzen. Dazu kam alles mögliche Fischzeug wie Sardinen, Meerbarben, Laxierfische und Seeschmetterlinge. Das Ganze ließ man unter häufigem Rühren an der Sonne ziehen. Wenn alles gut durchgefault war, trieb man die Masse durch ein Sieb. Die gewonnene Flüssigkeit war das würzige Liquamen. Die typische Speise der einfachen Leute im Imperium Romanum war ein Getreidebrei, Puls genannt. Er bestand aus Dinkel, Wasser und Salz. Dazu aß man Gemüse, Zwiebeln und Knoblauch, Ziegen- und Schafskäse. Gerste, Hirse und Bohnenbrei brachten etwas Abwechslung in die Küche des kleinen Mannes. Sehr beliebt waren auch Aufläufe. Die Speisen kamen so auf den Tisch, dass man sie mit den Fingern oder einem Löffel essen konnte. Gabeln waren noch unbekannt, Messer wurden hauptsächlich in der Küche verwendet. Während des festlichen Abendessens, der Cena, lagen die Männer auf bequem ausgestatteten Sofas, den Triklinien. Die Frauen saßen eher in Korbsesseln mit hohen Lehnen. Man aß und trank aus Tongefäßen, wobei das rote Terrasigillata-Geschirr unserem heutigen Porzellan entsprach. Reichere Familien leisteten sich Geschirr aus Bronze, massivem Silber und Glas. Weitaus opulenter waren die Gastmähler der oberen 10.000, wie jenes, über das der spätantike Autor Macrobius berichtet. Es fand am 22. August 64 vor Christus statt, anlässlich der Wahl des Lucius Lentulus Niger zum Priesteramt. Allein bei der Vorspeise konnten die Gäste unter knapp 20 verschiedenen Köstlichkeiten wählen. Darunter waren Seeigel, Gien- und Herzmuscheln, Stachelaustern, Drosseln mit Spargel, Pasteten, Meerdatteln, Wildgeflügel und Purpurschnecken. Als Hauptmahlzeit ließ man Schweineäuter, gespaltenen Wildschweinkopf, Fischpastete, Hasenbraten und andere Fleischdelikatessen auftischen. Dazu eine Cremespeise und ein hartgebackenes, mit einem Zusatz von Rosinensaft hergestelltes Brot, das in Milch und Honig eingeweicht gegessen wurde. Auffallend auf der Speisekarte Lentulus Nigers ist das reichhaltige Angebot an Meeresfrüchten. Die Vielfalt sprach für Wohlstand und Prestige des Gastgebers. Auserlesene Fische beispielsweise waren sehr teuer. Dass ein Fisch in Rom mehr als ein Ochse kosten konnte, hatte bereits Cato ironisch bemerkt. Während bei den Griechen das Gastmahl noch den Rahmen für ein Gespräch zwischen Freunden bildete, hatte es bei den Römern eine inhaltliche Veränderung erfahren. Berühmt-berüchtigt ist die Darstellung des Gastmahls des Trimalchio durch den römischen Dichter Petronius Arbiter, der am Hofe Neros aus- und einging. In seiner genialen Milieustudie schildert er Arroganz, Zügellosigkeit und Verschwendungssucht von reichen Parvenüs, wie Trimalchio, ein Freigelassener, einer war. Das Menü, dem sich ein Zechgelage anschloss, war schließlich so üppig, dass es uns heute den Appetit eher verderben als anregen würde.